Die Werkzeuge für Visionäre, Fokussierung, Leitbild und strategischer Plan. Die gemeinsame Visionsentwicklung ist für Organisationen oder Teams, was das Vorbildsein für den Einzelnen ist. Es geht darum zu entscheiden, worauf man sich als Organisation, Team oder Familie fokussieren will. Man stellt sich die gleiche Art von Fragen zu den Werten und zum Zweck wie als Einzelner, mit dem Unterschied, dass nun die Gruppe gemeinsam aktiv wird. Durch einen interaktiven Prozess entwickelt man eine schriftliche Fassung des Leitbilds und einen strategischen Plan, Idee für eine Wertschöpfung und Ziele. Das Leitbild sollte beinhalten, was Sie als Ihren Zweck, Ihre Vision und Ihre Werte empfinden. Im strategischen Plan beschreiben Sie kurz und bündig, wie Sie Ihren Kunden und den anderen Interessengruppen einen Wert liefern wollen. Es ist Ihr Vorschlag für eine Wertschöpfung, Ihr Fokus, die Stimme der Organisation. Bei der Entwicklung Ihres strategischen Plans müssen Sie wissen und berücksichtigen, wer Ihre Kunden und die anderen Interessengruppen sind und wer Sie Ihrer Ansicht nach sein sollen. Welchen Dienst oder welches Produkt von Wert Sie ihnen bieten. Wie Sie bestimmte Ziele im Zusammenhang damit, Kunden zu gewinnen und zu halten, erreichen wollen. Mit Fristen. In der Familie ist der strategische Plan einfach Ihr Aktionsplan zur Verwirklichung Ihrer Vision und Ihrer Werte im täglichen Leben.